Das neue Jahr hat gerade einigermaßen angefangen und das tut jetzt auch die Episode 63 des Nord-Süd-Gefälles. Wir sind wie immer Dotti im Süden. Und Jörn im Norden. Servus. Hallo. Na, bist du gut rübergeschlittert ins neue Jahr? Ja, das kann man so sagen. Ich habe mir zwar ein bisschen einen aufgesackt beim Kongress, einen garstigen Infekt, aber insgesamt hat das doch alles ganz gut funktioniert. Also ich habe den Jahreswechsel buchstäblich verschlafen. Also ich habe mich irgendwann so, glaube ich, gegen 8 oder so hingelegt und war dann um kurz vor 12 mal kurz wach und um 11:15 habe ich dann weiter gepennt. Und ach, das was. War eigentlich so der Jahreswechsel, ja. Ja, wolltet ihr nicht eigentlich mit eurem Hund durch die Gegend fahren oder hat das jetzt demnach nicht geklappt? Also ja, das wäre ja das Normale gewesen, genau. Da hat meine Frau schon gesagt, so dass in meinem Gesundheitszustand sollte ich gefälligst zu Hause bleiben. Sie würde das dann alleine machen. Aber überraschend hat der Hund doch den Silvesterabend ganz hervorragend weggesteckt. Ach. Und lag zwar, also das ist im Vergleich zu sonst, ne? Also sie hatte Angst und sie hat auch ein bisschen gezittert, aber so bis auf ein paar wenige Minuten rund um Mitternacht lag sie eigentlich im Wesentlichen im Flur und hat gepennt. Aber es wurde vor Mitternacht auch schon bei euch geböllert, ein bisschen wie es so üblich ist, oder? Diese Probeschüsse und so. Genau, ja, Probeschüsse, also da waren einige dabei, die haben da schon ihr Arsenal deutlich dezimiert, aber ja, doch. Okay, okay. Na, mir kam es dieses Jahr so vor, als wenn nicht so viele vorher schon ein bisschen rumgeballert hätten, bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass wir ja neuerdings Jalousien an den Fenstern haben. Und die hatten wir bereits runtergelassen und die nützen wirklich ganz viel und jetzt haben wir ja auch neue Fenster. Zweifach verglast und die sind dann natürlich auch noch ruhiger. Und da habe ich von dem ganzen Brimborium, das davor immer so abgeht, habe ich gar nichts mitgekriegt. Und um Mitternacht bin ich dann in die alte Wohnung hoch und habe von dort aus dem Warmen heraus so ein bisschen zugeguckt, was bei uns los ist, um einfach zu schauen, ob es eventuell weniger geworden ist nach der ganzen Kritik, die da im Vorfeld durch sämtlichen Social Media gegangen ist, so von wegen Umweltverschmutzung und so. Aber ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass da sich nichts geändert hat. Also bei uns haben sie genauso geballert wie früher auch. Und ich hatte so den Eindruck, dass da auch so der ein oder andere Knaller dabei war, der nicht ganz legal war. Also es kamen schon so ein paar Böller hoch, wo ich dachte, Mann, die hauen aber wirklich in die Luft. Ob die ganz legal sind, ich weiß es nicht. Also wir hatten auch ein paar dabei, gerade so von den Knallern, die extrem laut waren. Da bin ich auch relativ sicher, dass die keine Zulassung der Bundesanstalt für Materialprüfung hatten. Aber was mir aufgefallen ist, dass nicht so lange geknallt wurde. Also es war nach Mitternacht war relativ schnell wieder Friede bei uns. Was hattet ihr für Wetter? Gott, was hatten wir für Wetter? Ich glaube, es war trocken, aber kalt. Aha. Vielleicht auch ein bisschen regnerisch, ich weiß nicht, ich habe im Bett gelegen und war krank. Es war ja mir das. Gut, war also dir wurscht. Genau, hätte die Welt untergehen können neben mir. Ja. Ja. Ja, ist ja meist wetterabhängig, wie lange sowas dauert oder wann sie anfangen und so. Manchmal fangen sie um 10 schon an, weil da noch schönes Wetter ist und die Voraussagen eigentlich eher so ist, dass es gegen Mitternacht regnen soll oder schneien soll bei uns. Und dann fangen sie auch um. Geht das eigentlich immer schon nachmittags los? Echt? Ja, gefühlt gibt es Leute, die ihren Kindern eine Packung Knaller in die Hand drücken und sagen, komm, geht mal raus, wir wollen hier nur die Party vorbereiten. Ah, okay. Also kann man es auch machen. Aha. Ja, aber hattest du das Gefühl, dass es weniger geworden ist? Na, wie gesagt, also nach Mitternacht waren sie schneller fertig. Aber von der Menge her? Nö. Nö, auch nicht. Nö. Also ich hätte, im Vorfeld hätte ich wetten können, dass wirklich weniger geballert wird, weil, wie gesagt, die Diskussion so im Raum stand und einen ja regelrecht verfolgt hat. Aber ich hatte nicht den Eindruck, als wenn da jemand Rücksicht genommen hätte bei uns hier. Gar ja, nicht. Also es ist ja grundsätzlich eigentlich auch Blödsinn mit der Knallerei. Aber das soll meinetwegen jeder machen, wie er oder sie denkt. Ich würde mich halt freuen, wenn die Leute mehr hinter sich aufräumen würden. Das ist richtig, ja. Mein Herz allerliebster hatte eine schöne Idee. Da gibt es auch diese Lasershows, die immer wieder mal von irgendwelchen Veranstaltern organisiert werden, wo in den Nachthimmel so Tauben gezeichnet werden und irgendwelche Schiffe und Sternzeichen und so. Und das ist schön leise und umweltschonend und so. Und da hat er den Vorschlag gebracht, sowas könnte man doch machen, das wäre doch viel sinniger und sinnvoller. Ja, es geht halt auch nicht immer, ne? Du musst dann eben ja auch die entsprechende Wetterlage haben, denn irgendwo ran muss der Laser sich ja sozusagen Ja. brechen, dass man das sehen kann. Aber grundsätzlich finde ich das auch sehr, sehr gut. Ich zum Beispiel, also bevor wir den Hund hatten, habe ich ja auch noch Silvester Knallerei betrieben, und ich habe aber schon, hatte schon jahrelang immer so ein Batteriefeuerwerk, wo ich dann einfach halt einen Schuhkarton großes Ding gekauft habe, habe das einmal angezündet, das hat dann irgendwie ein paar Minuten lang Dinge getan, und dann konnte ich halt dieses eine Ding nehmen, nachdem es ausgekühlt war, und es so in die Papiermülltonne tun und fertig. Und wenn ich manchmal sehe, was jetzt hier auch in der Nachbarschaft zum Teil immer noch rumliegt, weil die Leute sich einfach nicht drum kümmern, weil sie sich halt denken, haha, wir gehen auf die nächste größere Kreuzung und schießen da unseren Kram in die Luft und müssen dann nicht dahinter uns aufräumen, weil es vor unserer Haustür ja gut aussieht. Da könnte ich kotzen, ehrlich gesagt. Ja gut, das ist eine Sache, aber der Feinstaub, den würdest du mit deiner Batterie ja auch Ja, produzieren, also von natürlich. dem, Das, ja. also, und das würde ich auch heute auch gar nicht mehr machen, Ja, und den Lärm unabhängig auch und so. davon, dass wir jetzt mit dem Hund auch anders sensibilisiert sind. Nee, also so Lichtershows oder sowas wie sie, wo habe ich das gesehen? War das nicht in Berlin oder wo? Wo sie dann irgendwelche Häuserflächen anstrahlen mit irgendwelchen Laserlichtern Ja, und so und sowas. ah, das ist doch viel schöner, also. Ja. Naja, Naja, vielleicht. aber wie gesagt, wir werden es nicht ändern. Die Leute rennen immer noch am 28. in die Supermärkte und kaufen für hunderte Euro das Zeug ein, und dann sollen sie es um drei Teufelsnamen tun. Was mir aufgefallen ist allerdings, in Schleswig-Holstein haben mehrere Baumarktketten und auch andere Supermärkte den Verkauf von Silvesterfeuerwerk eingestellt. Das hatte Machen ich sie nicht gehört, mehr. ja. Ja, das hatte ich auch mitgekriegt. Teile von Rewe und Teile von Edeka, glaube ich, hatten, also nicht alle, sondern irgendwelche Niederlassungen hatten das Sortiment abgeschafft. Richtig, ja, das hatte ich mitgekriegt. Und ich folge einem Shop, kann ich glaube nennen, Shopblocker nennt der sich, aus Bremen, und der hat dieses Jahr auch gemerkt, dass es wesentlich weniger Feuerwerk, dass er wesentlich weniger Feuerwerk verkauft hat, und er ist auch am Überlegen, ob er es nächstes Jahr nicht komplett aus seinem Sortiment nimmt. Also, das sind ja, also bei uns waren es jetzt einige Filialen ja genau von Rewe und Edeka. Das sind ja selbstständige Kaufleute, die halt einfach nur unter dieser Label. Dachmarke agieren, genau. Die stellen also ihr Sortiment im Prinzip frei zusammen, und ja, die haben sich halt so entschieden. Finde ich ganz, ganz interessant von der Entwicklung her. Ja. Gut, das war Silvester, aber du hast den Virus mitgebracht, und zwar vom 36C3. Ja, genau. Wir waren diesmal zu zweit da, das erste Mal, haben uns den Kongress gemeinsam gegeben, und das war ganz großartig. Natürlich auch ganz aufregend. Also ich habe mich natürlich gefragt, so wie wird das sein, wenn meine deutlich bessere Hälfte mit dabei ist? Wird ihr das gefallen? Ist das ihre Veranstaltung? Aber eigentlich hätte ich mir sicher sein können, dass es genau ihr Ding ist. Weil es halt im Prinzip, also es sind ja halt einfach genug Leute da, die wir schon aus dem Podcast-Umfeld kennen, die auch im Chaos unterwegs sind, und allein deswegen hat es ja schon, war schon klar, dass es funktionieren würde, und dann sind da halt tausende andere Leute, die eine ähnliche Denke haben und ähnlich verrückt sind. Dann noch ein bisschen LED und Blinky Blinky dazu, eine Cocktailbar, und zack, weg ist sie. Siehst du sie im Prinzip nicht mehr. Nee, war gut. Also hat richtig Spaß gemacht. Auch dieses Mal wieder einfach, es ist ja immer wieder toll, die Leute da zu treffen, die so zum Kongress kommen. Alleine aus meiner Podcast-Blase sind da einfach sehr viele Leute da, die ich auch wirklich inzwischen zu meinem Freundeskreis zähle. Und das alleine ist schon ganz super. Und was da alles passiert an Kunst und Verrücktheit, das ist auch kaum zu übertreffen und jedes Mal aufs Neue wieder toll. Ich überlege die ganze Zeit, du hattest irgendwas in deinem Podcast erzählt vom 36C3, wo ich mir dachte, das möchte ich nochmal von dir genauer erklärt haben. Irgendwas war da, wo du am liebsten auf die Bühne gegangen wärst und deinen Senf dazu gegeben hättest, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Also, Jedenfalls ja, warst du so leicht aufgebraust, und da dachte ich mir, Mensch, das muss er nochmal mitnehmen. ja, wir haben ja, also wir also man ist ja immer in Assemblies organisiert, und wir sind also das Sendezentrum, halt die Podcaster, die sich da drunter versammeln wollen. Und wir haben eben einerseits unseren Bereich, wo wir unsere Tische stehen haben, wo wir uns tagsüber aufhalten, und abends haben wir eben auch einen Saal mit einer Bühne drin, wo wir ein Programm organisiert haben. Und ich war ja einer derjenigen, die sich darum gekümmert haben, dass da auch tatsächlich Programm stattfindet. Und unter anderem hatten wir dabei Moritz Glenk und Stefan Schulz mit, die haben ja diesen Podcast-Kritik-Podcast, die Podcatcher nennt er sich, und die machen immer einen Podcast der Selbstkritik-Treffen. Und da haben sie ein paar Sachen gesagt, mit denen ich nicht ganz so einverstanden war. Also ging es um das ganze Thema Interviewvorbereitung. Also wenn ich jemanden in meinem Podcast interviewe, wie stark soll ich mich darauf vorbereiten, auf dieses Gespräch und vor allen Dingen auch auf den Gast und auf das, was ihn qualifiziert. Also Stefan hat da zum Beispiel gesagt, dass man eben die relevanten Werke des Gastes gelesen haben soll und dass man dann so tief thematisch einsteigen sollte in dem Gespräch, dass man also sicher sein kann, dass der Gast nicht gelangweilt ist von den Fragen, die du stellst, weil der Gast diese naheliegenden Fragen bestimmt schon tausendmal beantwortet hat. Und dann kam eben dieser Satz, der mich ein bisschen aufgeregt hat, dass man da eben auch mal die Unwissenheit beim Hörer lassen muss. Die Unwissenheit beim Hörer lassen muss. Die Unwissenheit beim Also, dass man Hörer. eben diesen Ansatz von ich fange ganz vorne an und nehme jeden mit, also selbst die Leute nehme ich mit, die diese Person, mit der ich mich da unterhalte, nicht kennen, und versuche dann also mich so anzunähern, dass jeder mir folgen kann, dass jeder auch inhaltlich mit dabei ist, sondern dass man also gleich sagt, okay, ich habe mich auf einer so tiefen Ebene mit diesem Menschen beschäftigt, dass ich sofort einsteigen kann, was weiß ich, wenn der jetzt zu irgendwas forscht, dass ich dann gleich die letzten drei Publikationen zu seiner Forschung gelesen habe und da auch so tief drin bin, dass ich gleich mit ihm über dieses Thema diskutieren kann. Und diesen ganzen anderen Kram, den man wissen muss, um das alles einordnen zu können, dass man das einfach weglässt, weil die Person mutmaßlich darüber schon in verschiedenen anderen Interviews gesprochen hat. Ah, nee, das kann man nicht voraussetzen. Eben, das war auch meine Idee. Ja, also das würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus sagen. Da fühle ich mich dann als Hörer abgehängt. Und vor allem auch oft, wenn es jetzt um Laber-Podcast geht, jetzt nicht auf dieser Interview-Ebene mit prominenten Menschen oder so, sondern auf Laber-Podcast-Ebene, wenn die unter sich so gut kennen, dass sie unter sich Dinge erzählen, die der Hörer eben nicht weiß, dann fühle ich mich einfach abgehängt und gehöre nicht mehr dazu und interessiert mich Genau. dann nicht mehr, was die erzählen. Also Richtig. auf allen Ebenen, egal ob jetzt ein Interview-Podcast oder auch auf Laber-Podcast, finde ich das eher hinderlich, finde ich nicht schön. Ja, also das, ja, da fallen mir noch ein paar andere Worte ein. Und also der Impuls, der bei mir entsteht in so einer Gesprächssituation, ist, dass ich da nicht weiter stören möchte. Die wollen dann ja ganz offensichtlich unter sich sein, Ja, und dann genau. lasse ich die gerne. Dann dürfen die das auch gerne Ja. und ich muss dann aber nicht weiter zuhören. Genau, richtig. Ja, so geht es mir dann auch. Ja, genau. Was ich jetzt bei einem Podcast, den ich gerade recht gerne eigentlich höre, der erscheint die alle 2 Wochen, da schneiden die manchmal Sachen raus, weil sie der Meinung sind, das ist nicht fürs Publikum gedacht. Da bin ich kurz davor, zu deabonnieren. Weil ich mich da auch so fühle, als wenn ich nicht dazugehöre, als wenn ich draußen gelassen werde. Okay, gib mal bitte ein Beispiel. Ja, die erzählen irgendein Thema, dass sie, keine Ahnung, sie reden über irgendeinen Hamburger, den die beiden zusammen kennen. A, sie holen den Hörer nicht dabei ab und erklären erstmal, wer dieser Hamburger ist, von dem sie da gerade reden. Man muss es also aus dem Gespräch heraus schon irgendwie sich zusammenreimen. Das ist schon mal etwas, wo ich gar nicht mit umgehen kann. Und dann kommen sie zu einem Thema, wo sie dann, oder reden sie über diese Person und merken dann hinterher, ach, das hätte man vielleicht so öffentlich gar nicht bereden dürfen, das schneiden wir jetzt raus. Und machen sie das transparent? Naja, sie sagen. Also sagen sie das dann? Sie sagen jetzt, wir haben jetzt die letzten 14 Sekunden haben wir rausgeschnitten und haben wir geschwärzt. Und da seid ihr jetzt nicht dabei mit. Naja, gut. Das finde ich so blöd. Weißt du, da bist du so im Thema drin, dann ist so ein harter Cut und dann wird dir erklärt, das haben wir jetzt drüber geredet, das dürft ihr aber nicht wissen. Das weiß ich nicht. Da muss man so viel Ahnung von dieser Materie haben, dass man da erst gar nicht hinkommt und sagt, nee, das passiert jetzt fast in jedem, in den letzten drei Podcasts ist es passiert, in Episoden, und das fand ich richtig blöd. Und da bin ich jetzt kurz davor zu sagen, wisst ihr was, wenn das immer so kommt und ich jedes Mal so bumm rausgeschmissen werde aus eurem Gespräch, da muss ich euch auch nicht mehr hören. Ja, aber habe ich ehrlich gesagt bei einer mir persönlich bekannten Podcasterin aus dem Allgäu auch schon mal gehört, dass du gesagt hast, so ja, ich habe hier noch einen Punkt auf der Themenliste, aber das ist bestimmt nicht interessant für euch. Ist das nicht das Gleiche? Nee, das würde ich. Ach so, meinst du? Naja. Nee, da meine ich es wirklich so. Also die Motivation ist scheinbar eine andere. Ja, das glaube ich schon. Also wenn ich sage, das ist nicht interessant für euch, dann eher so, ich möchte euch damit nicht langweilen. Es ist jetzt zu langatmig, weil ich doch manche Themen. Sprichst du es denn dann an? Stimmt, das könnte ich dann weglassen. So. Weißt du? Ja, das hast du recht. Also genau die gleiche Situation an der Stelle. So wie die sagen, wir haben jetzt was rausgeschnitten, das nicht für eure Ohren bestimmt ist. Höre ich bei dir dann, ich habe mir was aufgeschrieben, ich habe hier was vorbereitet, das ich jetzt dann als zu langweilig für euch erachte und erzähle es deswegen nicht. Also weißt du, das hat für mich gerade irgendwie so eine ähnliche Wertigkeit, aber ich kenne auch diesen Podcast nicht, deswegen kann ich das nicht so genau. Ja, nee, das sind so zwei, ich weiß es nicht, muss ich mir echt mal Gedanken drüber machen, ob das so beim Hörer ankommen kann. Aber wenn ich sage, ich möchte euch das jetzt nicht erzählen, das ist euch zu langweilig, dann meine ich das wirklich so, dass es zu langatmig ist. Aber das weißt du doch gar nicht. Oh, ich habe aber oft den Eindruck, das Feedback fehlt mir dann eigentlich auch dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe in der letzten Episode 12 Minuten lang über Matratzen erzählt, da habe ich mir dann hinterher auch gedacht, mein Gott, muss das die Leute langweilen, das ist so furchtbar jetzt gewesen, das hättest du auch auf 3 Minuten kürzen können, diesen Schmarrn. Und wenn ich das während der Aufnahme eben merke und sage, ach, jetzt wollte ich euch das eigentlich erzählen, aber wenn ich jetzt schon wieder merke, wie lange ich von Matratzen erzählt habe, dann will ich euch den Scheiß jetzt nicht auch noch antun. Dann meine ich das eigentlich im Guten für die Hörer. Aber klar, du hast recht, vielleicht kommt das von der anderen Seite einfach anders an und man soll es ganz weglassen. Jedenfalls bei diesem einen Podcast, den ich da höre, ist es eher so, die verlabern sich dann, reden dann wohl tiefgründiger und reden über Dinge, die dann wirklich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und deswegen schneiden die das raus. Und da habe ich dann oft wirklich so das Gefühl, es ist nicht für uns gemacht. Die haben da Halligalli, die haben ihren Spaß, die unterhalten sich da. Und dann könnten sie es eigentlich auch abends selber am Stammtisch irgendwo in ihrer Kneipe machen, aber müssten das jetzt nicht unbedingt aufnehmen und damit auch noch Geld verdienen wollen. So. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass, ich werde auf jeden Fall mal mir Gedanken drüber machen, ob das vielleicht so auf andere wirkt. Da kannst du durchaus recht. Tja. Ja, aber wie gesagt, ich finde das toll, dass du mir das jetzt als Feedback gibst, weil so habe ich das ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Ich habe es immer nur gut gemeint mit meinen Hörern, dass ich ihnen einfach sage, Leute, ich will euch nicht mit irgendeinem Scheißdreck langweilen. Aber es kann natürlich auch anders aufgefasst werden. Man kann das im Grunde auch völlig weglassen. Das ist so überflüssig wie nur was. Genau. Also ich habe das bei meinen eigenen Aufnahmen auch ab und zu, dass ich denke so, boah, jetzt hast du dich aber hier irgendwie komplett verrannt. Oder hast irgendwo eine falsche Abzweigung genommen und dann schneide ich das halt hinterher in der Postproduktion raus und verliere kein Wort mehr darüber und das hat nie stattgefunden. Das ist ja der Vorteil daran, wenn man nicht live podcastet. Ach so, du schneidest dann ganze Themen raus, weil du sagst, oh nee, das kannst du deinen Hörern jetzt nicht geben, das tue ich ganz weg? Ja, oder ich setze dann nochmal neu an irgendwo. Und denke mir halt, okay, jetzt hast du halt so ab der Hälfte, das war Unsinn, mache ich es halt nochmal. Oh nee, so professionell bin ich nicht. Ich labere dann immer runter und dann fällt mir hinterher ein, mein Gott, jetzt hast du bestimmt 12 Minuten über das gleiche langweilige Thema gelabert, dann nimmst du das nächste, was auf deiner Liste steht, lässt du einfach in den Tisch fallen. Aber du hast recht, ich bräuchte es ja nicht erwähnen, sondern dann einfach weglassen und fertig. Dann fühlt sich keiner ausgesperrt oder so. Ja. Zwinki zwonki. Sehr gut. Von dir kann man freut mich, dass ich helfen konnte. Echt noch was lernen. Alter. Ja, das soll sich ja auch lohnen. Das siehst du aber so, mit konstruktiver Kritik kann man ja wirklich umgehen. Aber wenn da so, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich wäre da auch durch die Decke gegangen, weil das ist so eine Art, ich meine, Interview führen kann man so oder so. Es kommt doch ganz auf den Podcast drauf an und auf den Menschen, der dahinter steht und der sich da unterhält. Manchmal ist auch so ein Interview einfach aus dem Bauch heraus viel besser und dass man es einfach laufen lässt und den Gegenüber einfach reden lässt. Das kommt doch immer drauf an, mit wem man es da zu tun hat. Mhm. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn jetzt zum Beispiel es gibt so viele Moderatoren im Fernsehen, die haben ihre Karten da in der Hand und lesen ständig von den Karten ab, wo ich dann sage, mein Gott, der hat jetzt gerade so eine tolle Antwort gegeben, wieso hast du da nicht nachgehakt? Wieso starrst du auf deine bescheuerten Karten und liest die nächste Frage vor? Das macht mich wahnsinnig. Du hast tatsächlich ja diese Anmerkung da drin noch reingeschrieben mit dieser Boje da, mit dieser Sonde. Ich bin mir sicher, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, hol mal unsere Hörer bitte ab und erzähle, wovon wir jetzt gerade reden. Genau. Möb. Also in der Eckernförder Bucht, an einem Punkt, der Bognis-Eck genannt wird, da steht in 14,5 Meter Tiefe eine Unterwasserstation des Geomar-Instituts und hat jahrelang Daten gesendet zum Geomar-Institut für Ozeanforschung und auf einmal war sie weg. So, und jetzt gibt es da in diesem Krimi eine neue Entwicklung, hat uns Sascha Erler zugespielt. Wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wir im Podcast da schon mal drüber gesprochen haben, weil das so ein spannender Punkt einfach war, dass da auf einmal diese Forschungsstation einfach weg war und keiner weiß warum oder wo sie hin ist. Weil nämlich in der Gegend kein Marineschiff, kein Fischer zur fraglichen Zeit war und ja, man weiß es nicht. Auf einmal im August war heute morgens um 7:45 alles still, als dieses Ding auf einmal aufhörte zu senden. Und davon haben wir schon mal gesprochen. Ich bin überzeugt davon, ich habe es aber in unseren Shownotes nicht mehr gefunden. Okay. War das in einem anderen Podcast von deinem Universum? Möglicherweise. Also das liegt ja nahe. Also ich weiß nichts davon, aber vielleicht bin ich auch Dory und weiß nichts mehr. Ja, das kann natürlich sein. Echt, ich weiß davon nichts mehr, aber es ist ein spannendes Thema. Wo ist das Ding jetzt hin? Das ist halt genau der Punkt. Also sie haben dann Taucher ausgeschickt, die gucken sollten, weil sie sich gedacht haben, na, da ist wahrscheinlich einfach nur ein Steckerlose, und haben mal geguckt, dass sie da runtertauchen und die Kabel wieder richtig anstecken, die Sensoren warten. Und da stellte sich raus, die Dinger sind zum großen Teil weg. Also diese ganze Station ist einfach verschwunden. Das ist nicht unbedingt einfacher durch die Sicht. Man kann da in fast 15 Zentimetern Tiefe nur 20 Zentimeter weit gucken. Sie haben jetzt auch die nächste Umgebung abgesucht, haben da auch nichts gefunden. Und es gibt dann auch Bilder davon, dass zwei Gestelle dieses Unterwasserobservatoriums fehlen, zusammen etwa 700 Kilogramm schwer, mit ganz vielen teuren Sensoren ausgestattet. Da waren sie alle sehr überrascht, denn die war auch sehr fest verankert und ebenso schwer wie ein Kleinwagen. Ja, und jetzt ist eben die Frage, was ist da passiert? Könnte ein großer Fisch vielleicht der Verursacher gewesen sein? Schreiben Sie hier in einem Artikel beim Helmholtz Forschungszentrum. Das ist genauso ausgeschlossen wie extreme Störungen, Strömungen oder ein Sturm. Und das kann also auch nicht sein. Es gibt auch keine Fundstücke, die die Polizei irgendwo gefunden hätte. Ja, aber so ein Ding klaut man doch nicht einfach mal so 700 Kilo angekettet und was weiß ich und sendend. Marina hat da auch nochmal nachgeguckt. Die sind also in der Eckernförder Bucht, betreiben die eine Torpedoschießbahn. Da fahren auch immer wieder U-Boote durch und haben also nochmal nachgeguckt, ob jetzt an diesem Tag, einem Zeitpunkt irgendwie ein Schiff, ein U-Boot in der Nähe war. Und man hat also festgestellt, dass überhaupt keine Schiffsbewegung da stattgefunden hat. Und das ist wohl eine ziemliche Schande, dass diese Daten jetzt auch abgerissen sind, weil dieses Observatorium ist da schon seit 1957 unterwegs und das ist jetzt echt blöd für die ganzen Forscher, weil sie auch international damit ziemlich gut dagestanden haben. Und jetzt ist halt das Problem, dass eben diese Station da weg ist und das von ihrem Kabel abgerissen worden ist. Das macht auch das Kabel jetzt nicht besser vom Zustand her. Und jetzt hoffen sie erstmal darauf, dass die Versicherung einen Teil der Kosten übernimmt. Und sie haben dann nochmal weiter gesucht und haben eine 360 Meter lange Schleifspur per Sonar festgestellt. Und jetzt haben sie also die letzte Hoffnung, dass sie noch ein paar Taucher runterschicken können. Aber das ist halt auch ziemlich doof abzusuchen. Selbst ein Radius von 10 oder 20 Metern ist sehr, sehr groß, wenn du nur 20 bis 30 Zentimeter weit gucken kannst. Ja. Schleifspur, also gehen die davon aus, dass das Ding weggezogen wurde oder? Naja, das kann eben doch sein, dass dann irgendein Schiff da war, das nicht in in diesem AIS-Positionsdaten verzeichnet ist und dass es doch daran hängen geblieben ist und 700 dieses Kilo, das muss Ding ein großes Schiff mitgezogen hat. gewesen sein. Naja. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, dass da sich plötzlich der Boden gesenkt hat, dass da irgendwie eine Furt aufgegangen ist oder so, dass das irgendwie weggerutscht ist in, Eine Furt. ja, was weiß ich, was da unter Wasser Eine alles. Furt ist ja eine Untiefe in einem Fluss, Ja. wo man leichter durchwaten kann. Deswegen heißt es auch Frankfurt, weil man da leichter, weil die Franken da leichter durch den Main kamen. Aber Details an der Stelle. Ja, dass da irgendwas, weißt du, dass sich da, keine Ahnung, Treibsand oder was weiß ich da aufgetan hat und sich das verzog, weggerutscht Vielleicht war es ist. auch ein Hai. Wir werden es nie erfahren. Ja, was weiß ich, aber das ist doch komisch, das kann doch nicht verschwinden, so ein Ja, Ding. eben, das ist genau das. Es ist nämlich ein richtiger Krimi, der sich da abgespielt hat in 14,5 Metern Tiefe. Dang, dang, dang. Naja. Krimi von Bogneseck Eck. Traumhaft. Da bin ich Also, sie gespannt. haben da jetzt noch zwei Suchgebiete, die sie eingrenzen konnten, über dieses hochauflösende Sonar, ein sogenanntes Multibeam-Echolot. Und da könnte es jetzt eben sein, dass die Reste der Messstation dort vielleicht liegen. Aber wie gesagt, es ist echt schwierig, das abzusuchen, wenn man nicht so weit gucken kann. Spannend. Bin ich gespannt, ob das Ding wieder auftaucht. Sind wir alle. Ja, dann wurde uns noch was anderes zugespielt. Das sieht vom Link her so aus, als käme der vom Westkirchen an. Wie kann das sein? Das könnte unter Umständen sein. Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe geschlampt und habe es mir nicht notiert. Aber auf jeden Fall Dankeschön für die Zuspielung. Es geht nämlich darin um einen Mann, der am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einer Flasche Bier in der Hand bewaffnet in Köln auf eine Autobahn aufgefahren ist, und zwar mit einem E-Scooter. Und die Dinger, die sorgen ja zurzeit wirklich für Gesprächsstoff. Der gute Mann ist dann so gegen 2:20 Uhr da unterwegs gewesen, und da wurde dann die Polizei verständigt, dass sich da einer auf dem Seitenstreifen der A4 mit dem Scooter befindet, und die haben den Mann kontrolliert und festgestellt bei einem Alkoholtest, dass er 1,3 Promille hatte. Finde ich jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ist 1,3 Promille schon so schlimm, dass man mit dem Du findest Autoscooter 1,3 Promille nicht nach so schlimm? hinterm Auto schon, aber damit fahre ich doch nicht auf eine Autobahn mit dem E-Scooter, oder? Alter, das ist so dieses typische, also so klischeehafte Beziehung zu Alkohol, die man so nur in Bayern hört. Großartig, Ja. 1,3 Promille ist doch nicht so schlimm. Pff, man ist da fahruntüchtig und Also, zwar komplett. hallo, ich habe hier ein Glas Wein Ja. Und damit mache ich noch Podcast. Also das geht noch. Naja, gut. Du hast halt ein Glas Wein. Ich weiß nicht, wie groß es ist. Und du weißt nicht, wie das wievielte. Ja. Nee, aber damit fahre ich doch nicht auf dem E-Scooter auf die Autobahn mit 1,3 Promille. Natürlich. Ist man da schon so benebelt, dass man das nicht mehr kann als erwachsener Mann? Kommt drauf an, wie was für ein geübter Trinker du bist. Aber ich würde sagen, mit 1,3 Promille kann dir das durchaus passieren. Was machst du mit 1,3 Promille? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich schlafen. Oh, okay. Aber das ist halt das Gute. Das ist wirklich das einzig Gute an diesen E-Scootern, was ich bisher bemerkt habe. Dass nämlich da so ein natürlicher Selektionsprozess stattfindet. Ja. Was nämlich kaum jemand weiß, dass die Dinger auch als Kraftfahrzeuge gelten. Das heißt, wenn du mit den Teilen unterwegs bist, dann ist das genauso, als würdest du ein Moped fahren oder ein Auto. Und wenn du da besoffen bist, dann verlierst du genauso deinen Führerschein und hast nichts gewonnen dadurch, dass du so ein Ding benutzt. Und ich meine gelesen zu haben, dass die Zahl der beschlagnahmten Führerscheine wegen Trunkenheit bei der letztjährigen Wiesn um 50% gestiegen sind, weil die Leute sich nämlich gedacht haben, nach 8 Maß kann ich zwar kein Auto mehr fahren, aber so ein Roller, das geht noch. Los geht's. Was mich allerdings wundert, weil nämlich die E-Scooter rund um die Wiesen verboten waren. Die haben da so einen Ring gezogen und haben gesagt, ich weiß nicht mehr wie viel 100 Meter, es waren 200, 300 Meter um die Wiesen herum, sind E-Scooter nicht erlaubt. Naja, finde ich ja schon mal gut, aber dann sind die Leute offenbar dahin gegangen, um dann von dort loszufahren und naja. Mal eine ganz andere Frage, hast du die Dinger schon ausprobiert, auch mit 0,0 Promille überhaupt mal ausprobiert? Ich habe tatsächlich, als wir auf unserer Gastini-Europa-Tour waren und da sind wir durch unter anderem ja auch durch Brüssel gekommen und da hatte ich den Impuls, mal eben die App zu installieren von einem dieser Anbieter, um mir so ein Konto zu klicken, um mal einfach eine Runde zu drehen durch den Park mit so einem Ding und stellt sich raus, für jeden dieser Anbieter braucht man eine Kreditkarte, die ich nicht habe. Keiner von denen hat PayPal akzeptiert und ja, schade. Hoi, das ist aber auch seltsam, oder? PayPal ist doch wirklich eine gängige Zahlungssache. Okay. Wir haben es mal in Berlin gesehen und da waren wir auch kurz da dran, uns mal da anzumelden, weil wir ein paar Asiaten gesehen haben, junge Mädchen, keine Ahnung, ob Japaner oder so, die das da gerade in Gang gesetzt haben und da waren wir auch neugierig geworden, aber haben es dann doch nicht gemacht, weil ich weiß nicht, du zahlst, glaube ich, fürs Aktivieren 1 Euro bei dem einen Anbieter und dann pro Minute 15 Cent und die sind da losgefahren und haben mehr rumgestanden als irgendwie fahren können in der Innenstadt und du darfst ja auch nicht auf Gehwege fahren und so. Und haben wir gesagt, nee, das brauchen wir hier nicht ausprobieren, das schauen wir mal irgendwo anders. Na, und man muss sich ja auch an die Steuerung erstmal gewöhnen, weil du, wenn ich es richtig verstanden habe, bei den meisten Modellen auf der einen Seite den Gashebel und auf der anderen Seite den Bremshebel hast. Und dann musst du halt den, also dieses Zusammenspiel von den beiden, das muss wohl relativ kompliziert und knifflig sein. Stimmt, das ist anders als beim Motorrad. Ja, okay. Genau. Ja, das könnte gewöhnungsbedürftig sein, aber gerade von der Balance oder so stelle ich es mir jetzt zum Beispiel einfacher vor als beim Segway. Nee, eben nicht. Nee? Der Segway hält sich, naja, Quatsch, nee, der Segway hält sich im Prinzip ja selber aufrecht. So, du musst dich nur einmal dran gewöhnen, dass du nicht selber irgendwie versuchen musst, das Ding auszugleichen. Das dauert irgendwie 2 bis 7 Minuten, je nachdem, wie man so selber drauf ist. Aber so ein scheiß Roller, mit dem kippst du nach rechts und links um, der hält sich nicht selber im Gleichgewicht. Und dadurch, dass er so kleine Räder hat, bei den Geschwindigkeiten, die Dinger draufkriegen, wenn du da mal das Lenkrad irgendwie verreißt, dann liegst du viel schneller auf der Schnauze als mit so einem Segway. Ja, das könnte sein. Wobei ich das Aufsteigen auf so einen Segway immer so schwierig finde, dieses Vertrauen zu haben, dass dieses Gerät jetzt wirklich ausgleicht. Du willst da hochsteigen und in dem Moment kippt es ja einen Moment nach vorne und da ist diese Hürde doch ein bisschen größer als jetzt bei so einem Roller, der auch niedriger liegt und ich weiß das nicht. Ja, das ist natürlich ein bisschen intuitiver mit so einem Roller, weil du den halt vielleicht noch aus deinen Kindertagen kennst. Ja, kann auch sein, ja. Ne, aber mit dem Segway, also diese Anfahrschwierigkeiten in Anführungszeichen, das Aufsteigen, das hatte ich halt irgendwie, weiß ich nicht, 1 oder 2 Mal ganz zu Anfang und danach nie wieder. Nee, also ja gut, 2, 3 Minuten und dann hat man es eigentlich drin, aber wenn man da eine Weile nicht mehr gefahren ist und dann wieder mal eins mietet, dann Ja, dann dauert es auch wieder 2, 3 Minuten. Ja, stimmt, hast recht. Und so ein Roller. Ja, gut, könnte sein, ja. Aber wie gesagt, mir fehlen jetzt die Vergleichswerte. Ich habe so einen Roller noch nie ausprobiert, aber das möchte ich eigentlich auch mal machen, einfach um mitreden zu können. Dann stürzt du hoffentlich nicht ab. Oh ja, ich weiß gar nicht mehr, bei uns das hat das uns jemand zugespielt oder habe ich das entdeckt? Ich weiß es nicht mehr. Das ist so dieses. Jedenfalls haben wir einen Screenshot von einem Artikel. Das finde ich ja auch, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, dann habe ich es, glaube ich, aus meinem Smartphone, genau, ich habe es da fotografiert. Ich finde das so gruselig, die Geschichte, die dahinter steckt. Also es war so Mitte, Ende Dezember. Da kam es in Haidhausen in München zu einem kleinen Aufzugabsturz. Und das ist für mich so die Horrorvorstellung, dass so etwas passiert. Ich steige in einen Lift und die Türen schließen sich hinter uns und mit einem Mal geht's bergab und du rutscht mit dem ganzen Fahrstuhl nach unten. So ist es einem 25-Jährigen passiert und durch das abrupte Abbremsen des Fahrstuhls, der dann nach mehreren Stockwerken wieder zu bremsen kam, weil die Notbremse, die automatische, sich eingeschaltet hat, ist er dann verletzt worden, aber nicht so schlimm, dass ja, dass halt größerer Schaden entstanden ist. Aber ich finde schon diese Szene an sich, dieses Abstürzen, dieses Ausgeliefertsein, dieses sich verlassen auf diese Technik und oh, ich finde das so gruselig. Also als ich das gelesen habe und ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut, ich finde das so furchtbar, diese Vorstellung. Und ich glaube, ich würde da ein Leben lang dran zu knabbern haben, wenn mir sowas passieren würde. Ja, also wobei jetzt hier nicht von mehreren Stockwerken, sondern von einigen Metern im freien Fall die Rede ist. Also das geht, glaube ich, sehr schnell, dass diese Notbremse Also er ist in den anschlägt. vierten Obergeschoss, ist er eingestiegen. Und zwischen dem ersten Ersten und und dem dem zweiten Stock zweiten, das gab es einen sind lauten Knall. 10 Meter, oder? Naja. Ja, okay. Also sie sind also erst noch 2 Stockwerke runtergefahren, ganz normal, mit komischen Geräuschen. Und nachdem sie den zweiten Stock schon passiert hatten, aber noch nicht im ersten waren, gab es einen Knall. Dann fiel der Aufzug ungebremst in die Tiefe. Nach einigen Metern aktivierte sich die Ah, automatische Notbremse. okay, also keine 3 Stockwerke, sondern einige Meter. Okay. Genau. Also Das kann nur kann auch sein, Sekunden dass dauern. die automatische Notbremse vielleicht der Puffer am Boden des Aufzugsschachts war. Das ist jetzt aber Mutmaßung, ja, okay. Ja, ist es echt. Nein, es ist natürlich ist es eine Scheißsituation, vollkommen klar. Und offenbar wurde auch die Begleiterin des Münchners dabei verletzt durch das abrupte Abbremsen. Steht jetzt auch nicht, wie schwer. Ja, kann ich verstehen. Ist eine Kacksituation, aber ich würde deswegen jetzt nicht aufhören, Aufzüge zu benutzen. Nee, das nicht, aber ich würde, glaube ich, jedes Mal mit einem mulmigen Gefühl einsteigen. Und vor allem, Naja, also ich meine, ich wenn habe. es mir selber passiert wäre, dann vielleicht eher. Aber jetzt so vom Lesen her käme ich nicht auf die Idee. Aber dieses vom Lesen her ist ja nicht das Einzige, was man so davon mitkriegt. Du kriegst, da gibt es auch solche Filme, wo das öfters mal passiert ist und wo die Leute dann eingesperrt waren und ausgestiegen sind über die, solche Horrorfilme einfach, die mit Liften zu tun haben. Und wenn du dann liest, dass sowas wirklich in ähnlicher Form mal passiert ist und wenn es auch nur ein paar Meter waren, aber ich sitze total verkrampft jetzt hier gerade vorm Mikrofon. Mich nimmt das total mit, weil ich das Aber ist für mich warum? ein Horror. Ja, weil die Vorstellung, du bist da eingesperrt, das ist ja schon mal das Furchtbare in diesem scheiß Lift da drin. Die Türen schließen sich hinter dir. Du denkst ja jetzt ganz gemütlich runterfahren und mit einem Mal macht das einen Schnaller und dir haut's den Boden unter den Füßen weg und du hinterher, das finde ich gruselig. Boah. Hast du da gar keine Angst vor? Nö. Echt nicht? Überhaupt nicht. Kein Stück. Ja, vor was dann? Vor U-Bahn-Fahrten, dass da mal was passiert oder so? Hast du so gar Haie. keine Angst? Beschäftigst Haie sind ein du? Problem. Oh. Aber keine Aufzüge. Dann geh nicht ins Wasser und dir passiert nichts, aber ein Lift. Nee, also ich glaube, also das ist wieder so ein Fall wie mit Terroranschlägen. So, alle Welt hat Angst davor, bei einem Terroranschlag ums Leben zu kommen. Und tatsächlich ist die Gefahr davon, am Fußgängerüberweg von einem LKW übersehen zu werden, 1000-mal höher. Ach so, so, ja, so denkst du. Ja, das ist deine Denke, genau. Mhm. So, und kein Mensch vergegenwärtigt sich, dass wir im Straßenverkehr permanent in Lebensgefahr sind. Und wenn, selbst wenn mal was passiert, selbst wenn es mal wieder einen schweren Unfall gibt, möglicherweise sogar in einer Ecke, an der wir uns häufiger rumtreiben, dann denkt man, oh, das war aber eine Scheißaktion. So, hu, hoffentlich passiert mir sowas nicht. Aber konsequenzlos. Ach, ja, vielleicht sollte ich da entspannter sein, aber irgendwie, oh, wenn ich sowas lese, dann, oh. Macht mich fertig, sowas. Ich dürfte sowieso so solche Sachen gar nicht mehr lesen. Weil ich war jetzt kurz davor, so mal ganz anderes Thema, kurz davor, Twitter echt alle Konten zu löschen und mich da absolut abzumelden mit dem ganzen Kram, als dieser Shitstorm mit diesem bescheuerten Oma-Lied durch sämtliche Dinger gegangen sind. Da habe ich so den Hals gekriegt, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt mich jetzt langsam alle mal mit euren Geschichten hier. Ich melde mich jetzt da ab, ich will euch alle nicht mehr hören. Ich will diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Das hat mich auch so wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich zurzeit ein bisschen angriffslustig, was solche Themen angeht. Aber ich gehe zurzeit immer ab wie ein Zäpfchen, wenn ich sowas lese oder höre. Hm. Hm. Sollte vielleicht mal eine Twitter-Pause machen. Ja. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Aber, oder weniger im Hühnerstall Motorrad fahren. Ja, ja, genau. Ach, aber ich bin ja noch nicht Oma. Ich bin nur, eine Umweltsau, aber nicht Oma. Ja, ja, mein Gott, diese üblichen Empörungskurve. Das, genau, es gibt doch, kennst du hier Katja Berlin, eine Autorin, die in Berlin wohnt, das ist, glaube ich, auch nicht ihr echter Name, die macht immer die Torten der Wahrheit im Zeitmagazin, so Schaubilder, wo irgendwelche gesellschaftlichen Dinge illustriert werden. Und also so Säulendiagramme oder Tortendiagramme, irgendwas, keine Ahnung, so, da ist dann, was, hast dann so ein Tortendiagramm, das ist komplett in einer Farbe eingefärbt und da steht dann oben drüber als Frage, was ändert sich durch die Legalisierung der Ehe für alle? Und dann ist halt, blau steht dann eben, auch Homosexuelle dürfen heiraten und in Rot, und Grün und Gelb und sowas sind irgendwelche anderen Horrorszenarien, die aber in diesem Diagramm überhaupt gar nicht vorkommen. So, das sind die Torten der Wahrheit. Und die hat jetzt also eine Grafik gepostet, die Empörungskurve im Internet. Und die ist halt, die rote Linie verläuft halt die ganze Zeit in der gesamten Grafik bei 100. Und da ist gar keine Kurve, was es witzig macht, denn dann. Ja, man muss das wahrscheinlich gesehen haben oder dabei gewesen sein. Ich verlinke davon ein paar in den Shownotes. Es ist wirklich witzig. Aha. Aber wenn man sich halt bei Twitter abmeldet, dann. Ich überlege gerade Tortenstatistik. Die Torte der Wahrheit. Statistik-Tortenersteller, das ist ja auch ein Traumberuf, ehrlich. Ja. Da kann man also Geld mit die verdienen. Die verdient ihr Geld damit, ja. Tatsächlich. Die hat, ich glaube, schon 3 oder 4 Bücher mit den Dingern fertig gemacht. Okay. Ja, und die sind wirklich, wirklich witzig. Und das Spannendste ist, dass ich 1,5 Jahre mit meiner Lieblingskollegin im Büro saß und wir durch Zufall darauf kamen, dass die beiden miteinander studiert und auch mal eine Zeit lang zusammen gearbeitet haben. Und ich habe also aus einem Reflex gesagt, so was, die kennst du, die ist voll berühmt, mit dem Ergebnis, dass sie sofort bei dieser besagten Katja Berlin angerufen hat und ihr das sofort erzählen musste, während ich im Büro daneben saß. Und nur so aus dem Hintergrund Hallo rufen konnte. Okay. Naja. Du hast noch einen Hinweis an die Hörer. Einen kleinen Hinweis. Die lieben Hörer schicken uns immer so tolle Beiträge, die wir dann wirklich hier auseinanderklauben könnten. Das Problem ist immer, dass wir teilweise Links erhalten zu irgendwelchen Tageszeitungen, Online-Tageszeitungen oder Journale. Und die sind dann aber hinter einer Paywall versteckt und da kommen wir dann leider nicht dran und dann sehen wir immer nur den ersten Absatz. Ich versuche zwar dann immer irgendwo trotzdem noch an die Informationen ranzukommen und weiter zu googeln, aber manchmal gelingt mir das einfach nicht, weil es eben irgendwie so eine Exklusivsache ist und die nur die darüber berichtet haben. Also wenn ihr irgend sowas findet, achtet mal bitte drauf, dass da nicht eine Paywall irgendwie hinterlegt ist, dass wir auch da rankommen und ein bisschen mehr darüber lesen können. Das ist mir jetzt beim letzten Mal zweimal passiert und es waren echt richtig interessante Themen und ich konnte sie nicht mitnehmen, weil ich hab da nichts anderes zu gefunden als den ersten Absatz, das Intro sozusagen. Und mehr konnte ich da leider nicht rauslesen. Das fand ich ein bisschen schade. Genau. Allerdings. Dann lass uns zu den, oh nee, eine Sache noch, die uns ja auch zugespielt worden ist und die in mehreren Medien aufgegriffen worden ist. Und zwar gibt es ja jetzt seit dem 1. Januar die Bongpflicht. Was ist deine Meldung zur Bongpflicht? Deine Meinung, meine ich. Das ist ungefähr so interessant wie die Umweltsau-Oma. mich betrifft es nicht sonderlich, weil ich die Bons sowieso immer mitnehme, weil ich zu Hause Kassenführung mache und die Bons dazu immer brauche. Deswegen brauche ich sie sowieso, also ich nehme sie sowieso mit. Ich finde es natürlich auch irrsinnig, dass da die ganzen kleinen Unternehmen wie irgendwelche Bäcker oder so wegen einer Semmel oder einem halben Laib Brot oder so diesen Bon da rauslassen müssen. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass dieser Bon nicht ungefähr 3 Zentimeter hoch ist, was ja durchaus ausreichen würde, sondern auf dem Bon steht ja dann das halbe Weltall. Da steht ja sämtliche Nummern drauf, irgendwelche ID-Nummern und was weiß ich und Steuernummern und Adressen und Logo und bäh. Und wie viele Punkte sie gesammelt haben und was weiß ich. Das nervt mich, dass die so ellenlang sind. Naja, also klar, also Steuernummer und so ein Kram, das sind, glaube ich, Pflichtangaben, die sie machen müssen. Aber natürlich so Werbung für Payback und weiß der Geier was. Also ich nehme nie Bons mit. So, ich lehne das immer ab. Habe ich vorher gemacht, mache ich auch weiterhin. Deswegen weiß ich nicht so hundertprozentig, was da immer draufsteht, aber ich sehe immer, was da für ein Riesenwust Papier bei uns beim Supermarkt aus dem Kassenbon-Drucker rauskommt. Da will ich mich überhaupt gar nicht mit belasten, so ein Unfug. Okay. Und bei mir aber war's dann immer freust du dich jetzt ja, dass du beim Bäcker immer einen Kassenbon bekommst, damit deine Buchführung besser funktioniert, oder? Ich sollte sie bekommen, also manchmal habe ich sie auch vergessen und dann müsste ich sie jetzt eigentlich mitgeliefert kriegen, aber das hat sich bei uns irgendwie noch nicht, wir so Allgäuer sind da irgendwie so ein bisschen stoisch, glaube ich, störrisch in dem Ganzen. Ja, wobei der Bon muss ja nicht zwingend ausgedruckt werden, er muss ja nur erzeugt werden. Das ist ja die Pflicht daran, dass also die Kasse von dem Laden, indem du was eingekauft hast, dass die also einen fälschungssicheren Bon erzeugt. Das kann sie auch digital tun und kann das irgendwo manipulationssicher abspeichern. Das soll also Steuerbetrug erschweren. Und jetzt habe ich aber auch schon gehört, dass aufgrund dessen schon verschiedene Betreiber von Berliner Kiosken ihre Geschäfte eingestellt haben, weil sie gesagt haben, das lohnt sich nicht mehr, dieses Geschäft, wenn man dem Finanzamt immer so hundertprozentig mitteilt, was man verkauft und eingenommen hat. Okay. Ja, aber das ist gar nicht der Punkt, der dafür sorgte, dass uns etwas zum Thema Kassenbonpflicht zugespielt worden ist, denn offenbar kam jemand auf die Idee, in einem, nennen wir es mal Saunaclub, darauf zu bestehen, dass ihm ein Kassenzettel ausgestellt wird. Also der hat da offenbar sich ein Happy End besorgt und wollte da jetzt das dann steuerlich absetzen oder weiß der Geier was. Also ich glaube, der wollte nur trollen, weil ich glaube nicht, dass er das vor seinem Finanzamt irgendwie aufführt. Ich weiß es nicht. Oder er fühlte sich betrogen und wollte einen Beleg dafür haben. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er ganz laut geschrien und die Polizei hinzugerufen, die dann allerdings bestätigte, dass der Mann ein Recht auf seinen Kassenbon hat. Und die sind dann so verblieben in diesem Etablissement, dass die Quittung handschriftlich ausgestellt wurde. Und damit war der Mann dann auch zufrieden. Naja, guck mal. Hat sich das also auch geklärt. Naja, ich weiß es nicht, ob man da jetzt unbedingt was mitnehmen muss, um da einen Beleg zu haben. Aber vielleicht macht er auch eine Kassenbuchführung zu Hause. Bringt das seiner Frau und sagt, guck mal hier, 150 ja, Euro. Kannst du abheften. Ist vom Haushaltsbuch bitte abrechnen. Private Vergnügen. So ähnlich. Du hast deinen Tennisclub und ich habe meinen Saunaclub. Zack. Ja. Genau. Du, dein Tennislehrer und er, naja, okay, bleiben wir. Gut. Ja. Was haben wir noch zugeschickt gekriegt vom Westkirchen-Andi? Wieder einmal einen Pancake-Automat und den habe ich ja echt abgefeiert. Also den fand ich ja richtig cool. Ich muss mal nachhaken, wo dieser Automat stand. Er war wohl irgendwo im Hotel. Ich nehme mal einen in Leipzig, denn er war ja auch auf der Veranstaltung, wo du da warst. Ja, also das ist auch mit dem Standort Leipzig versehen, ja genau. Versehen bei Twitter. Mhm. Aber in welchem Hotel, ist jetzt nicht hinterlegt, ist vielleicht auch egal. Jedenfalls in seinem Hotel, wo er untergebracht war, gab es einen Pancake-Automat und wohl parallel dazu auch noch ein Super Mario-Automat. Und da hat er sich doch genau sehr gefreut und hat gesagt, also hier bleibt er dann, weil das passt ja wunderbar. Super Mario spielen und nebenher Pancakes essen. Genau, das war das Meininger Hotel. Ah, woher weißt du das jetzt? Noch? Naja, der Phaserman hat nachgefragt. Beziehungsweise auf deine Nachfrage hat der Phaserman nochmal den Westkirchen-Andi markiert und der hat das dann beantwortet. Boah, die sind ja also, schneller als die Polizei erlaubt, das ist ja der Wahnsinn. Du hättest nur deine eigenen Tweets lesen können. Du, ich höre mir manchmal beim Reden nicht zu, jetzt soll ich auch noch meine Tweets lesen. Ach, völlig verrücktes Konzept, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Dann haben wir noch einen Automat bekommen von Thomas. Jetzt Thomas Maurer hat in seinem Dänemark-Urlaub ein Foto eines Gasflaschenautomaten gefunden. Und zwar vor dem Superbruxen in Löcken. Superbruxen, das ist eine Supermarktkette. Und da kann man rund um die Uhr Gasflaschen kaufen oder leere gegen volle austauschen. Okay. Jetzt muss ich die Hörer mal aufklären. Wir haben hier ein Google-Dokument, wo wir reinschreiben, welche Themen wir heute behandeln. Und da steht bei mir Glasflaschenautomat. Du brauchst Stimmt das gar nicht. Gar nicht wegkorrigieren. Da stand schon die ganze Zeit Glasflaschenautomat. Und ich denke mir die ganze Zeit, habe nichts damit zu tun. Was ist der Witz an einem Glasflaschenautomat? Okay. Wird also, sich ja wohl mal vertippen dürfen. Gasflaschenautomat, das ist natürlich gut für Camper, oder? Eben. Also so richtig große Gasflaschen, so 5er und, nee, was ist es, 6er und 11er? Ja, das kann ich jetzt auf dem Bild gar nicht so wahnsinnig erkennen, aber okay. Ja, ich denke. Also nicht so kleine Gaskartuschen, wie man so zum Grillen braucht oder für so einen Campinggaskocher so, sondern schon die großen fürs Heizen für den Wohnwagen. Genau. Na, siehst du mal, wir haben letztes Mal gefroren, weil wir beim Bestatter keine Gasflasche gekriegt haben. Und da konnte man zum Automaten gehen. Nicht schlecht, die Dänen, die haben es wieder drauf. In der Tat. Sehr, sehr schön. In der Tat. Ja. Und dann haben wir noch ein paar Kommentare bekommen. Möchtest du vorlesen? Marco schreibt, ein Servus in den Süden, ein Moin in den Norden. Ihr seid einfach mal wieder dran mit einem Dankeschön für eure monatliche Unterhaltung. Der Nord-Süd-Gefälle-Podcast überspringt jedes Mal einige andere in der Abspielliste meines Podcatchers, da ich mich immer gut unterhalten fühle mit einem Auf und Ab. Mal grinse ich in mich hinein, mal schüttel ich den Kopf. Zur letzten Folge mit eurem Leuchtturmfriedhof fiel mir ein, dass Dotti sogar Leichen in Form von Leuchttürmen auf dem Dachboden versteckt. Ich hoffe, ich habe nun nicht zu viel verraten. Ich wünsche euch beiden eine besinnliche Weihnachtszeit und möglichst wenig Salz in der Schokolade. Kommt gut in das neue Jahr. Ich freue mich bereits auf den 15. Januar um 12, wenn es wieder soweit ist und eure nächste Folge erscheint. Viele Grüße aus dem Norden, Marco. Ja, sehr schön. Nee. Der Leuchtturmfriedhof auf deinem Dachboden, was ist da los? Das versuche ich jetzt auch gerade zu sortieren. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe ja viele Leuchttürme, aber Leichen auf dem, Leichen auf dem, nee. Also auf dem Dachboden habe ich keinen Leuchtturm. Ich habe zwei in der Wohnung stehen, einen, der ist ungefähr so 50 cm groß, der steht bei mir im Flur. Und dann habe ich nochmal einen, der ist ungefähr 1,50 Meter groß und der steht bei mir im Wohnzimmer und der ist rot-weiß gestreift. Aber Leichen in Form von Leuchtturm auf dem Dachboden, nein, habe ich nicht. Ich weise alle Vorwürfe von mir, ich habe keine Leichen auf dem Dachboden. Nee, ich bin zwar Leuchtturm-Fan, aber die stehen alle hier unten in unserer Wohnung und leuchten leider nicht, aber sie stehen. Vielleicht habe ich somit doch den südlichsten Leuchtturm, den es hier gibt, weil ich habe ihn im Wohnzimmer stehen. Ja, aber Schokolade ohne Salz, jawohl, bin ich auch dafür. Und dann haben wir noch eine iTunes-Bewertung bekommen. Da habe ich heute mal wieder reingeschaut. das mache ich nur alle so 3-4 Monate leider. Da steht jetzt, ich bin kein Freund großer Worte, aber dennoch wollte ich mich bei euch bedanken für einen super tollen und schönen Podcast. Eure Stimmen und die Themen sind perfekt getroffen und ohne euren Podcast würde mir was fehlen. Liebe Grüße in den Norden und den Süden aus der Mitte. Besten Dank, Michael S. Ach, das geht ja auch runter wie Öl. Das ist ja auch sehr gut. Ja, und 5 Sterne dazu und da freuen wir uns natürlich gleich doppelt. Ja, super. Genau, sehr schön. Ja gut, dann würde ich sagen. Haben wir es mal wieder. Dann würde ich sagen, hören wir uns wieder im nächsten Monat in der Mitte. Am 15. Um 12 Uhr. Servus. Bis dann. Tschüss.